herzlich willkommen zum Uncast Episode 153. Wer sein Android liebt, der siebt. Ja, genau. Ein großes Thema. Ja, sehr zu meinem Leidwesen für mich geworden hier. Ja. Das wird nämlich hier jetzt ein Hauptthema sein. Pflege des Android-Phones. Ja. Und was macht man, damit man sein Android-Gerät, das vielleicht schon ein bisschen betagter ist, noch etwas länger vernünftig nutzen kann. Dann wieder jede Menge News, wie immer, ganz klar. Ha, interessant dürfte vielleicht die CloudPrint-App auch sein. Ja. Und diesmal auch wieder ein paar sehr interessante Community-Zuschriften auf der Google Plus Community. Und natürlich wieder die App der Woche. Ich fange jetzt gleich mal an mit dem Thema. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht zu arg verzettel da drin, weil es ist ein kompliziertes Thema. Da könnte man wirklich stundenlang drüber erzählen und auch Ratschläge geben dazu. Ja. Es geht um die Pflege des Android-Phones, des Android-Gerätes. Kann auch ein Tablet sein. Ja. Was ist da zu beachten? Also wenn ihr ein neueres Gerät habt, dann braucht ihr eigentlich gar nichts groß zu beachten. Ja. Ganz einfach, weil die Unterschiede sind da frappierend. Selbst wenn so Unterschiede sind, wie zum Beispiel vom Hauptspeicher her 512 Megabyte zu einem Gigabyte, dann ist es doch schon ziemlich groß. Ihr werdet vielleicht solche Probleme nicht haben, im Moment noch nicht. Das wird allerdings auch bei euch kommen. Ja, und zwar ganz einfach deswegen, weil die Programme, die Apps immer mehr Speicher brauchen und das Telefon ja nicht ausgebaut werden kann. SD-Speicher ist wieder eine Sache, es geht aber hauptsächlich, und hiervon spreche ich eigentlich jetzt die ganze Zeit, von dem Hauptspeicher und von dem internen Speicher. Zunächst mal, das mit den Speichern ist eine komplizierte Geschichte bei Android. Der interne Speicher ist der Speicher, der genutzt werden kann, um Apps zu installieren. Der Hauptspeicher ist die, um diese Apps auszuführen. Der Hauptspeicher ist zu vergleichen mit dem Hauptspeicher im normalen PC, ja, der normalerweise 4 GB heutzutage hat, ja, ist dort bei den Handys leider immer noch zwischen 512 und 2 GB Speicher vorgesehen. Ja. Der interne Speicher, das ist der Speicher, der nicht als SD-Karte, auch wenn das Gerät keine SD-Karten-Einschub hat, ja, der nicht als SD-Karte gekennzeichnet ist. Ja, und da gibt es große Unterschiede. Ja. Beispielsweise habe ich hier auf meinem 1 Gigabyte interner Speicher, richtiger interner Speicher. Die restlichen 15 Gigabyte sind externer Speicher. Da geht von allem übrigens noch was ab. Also so genaue runde Zahlen kriegt ihr da so nicht hin. Hauptspeicher nur 512 Megabyte. Ja, schreibt eben da vom Nexus 4. Und da ist nämlich dann auch ein großes Problem begraben im Hauptspeicher. Ja. Also nächstes Mal, wenn ihr den internen Speicher, wenn ihr da weniger als 100 MB zur Verfügung habt, ja, dann müsst ihr was löschen. Ja. Das ist sehr, sehr knapp bemessen. Und auch wenn das meiste ausgelagert wird an Cages und Daten, wobei Daten eben nicht so oft, aber Cache wird hauptsächlich ausgelagert auf die SD-Karte, brauchen eben die Programme auch ein gewisser interner Speicher. Ja, und bei weniger als 100 MB freier Speicher ist einfach in manchen Situationen die Gewährleistung nicht mehr gegeben, dass alle Apps richtig funktionieren. Ja. Der Hauptspeicher, das ist der Speicher, den ihr überprüfen könnt, wenn ihr beispielsweise über Manage Apps, ja, Schritt jetzt von Jelly Bean, wenn ihr da reingeht und dann auf Running schaltet, ja, also die laufenden Prozesse angezeigt bekommt. Da kriegt ihr dann gezeigt, wie viel frei ist. Beispielsweise hier habe ich jetzt 241 MB und nach den Optimierungen dann noch etwa 102 Megabyte frei. Ja, nach den Optimierungen, vorher war der Speicher manchmal bei 20 bis 30 MB frei. Und da ist ein richtiges, also eine richtige Funktion mit dem Handy nicht mehr gegeben. Ja. Android verwaltet den Speicher sehr, sehr intelligent, das ist gut. Und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Ja, da braucht man also nicht nachzuhelfen, nichts zu machen. Das geht, ja. Wenn hier zu viel Speicher frei ist, also sagen wir, wenn immer 3/4 von dem Speicher frei ist, das wäre eine Verschwendung. Aber ein gewisser freier Speicherplatz braucht man. Denn was passiert, wenn man jetzt eine App aufruft, die eben mehr interner Speicher braucht als 30 MB? Und ich kann euch sagen, das ist heutzutage ganz, ganz schnell. Selbst simple Apps, wo ihr das überhaupt gar nicht glauben könntet, ja, brauchen auf einmal im Speicher mehr. Beispielsweise, nur mal um das hier deutlich zu machen, die Settings, also wenn ihr das aufruft, ja, diese App-Settings-Programme, ne? 31 MB, das ist ein Programm, das ist eine App, die ist vorinstalliert, ja, oder zum Beispiel das Keyboard von Google, das Original Google Keyboard, 7,5 MB, weg vom Hauptspeicher, permanent. Und das Google Keyboard, das kann zum Beispiel auch nicht beliebig beendet werden. Ja. So, und was macht eben jetzt Android mit den Programmen? Ja, wenn zum Beispiel jetzt Speicher gebraucht wird, dann werden zuerst mal die Programme beendet, die im sogenannten Cache Process Speicher liegen, also Programme, die gecached werden im Speicher, damit eben jetzt nicht das Programm immer neu geladen werden muss, wenn ihr mal da rausgeht. Ja, das ist also auch zur schnelleren Bedienung sehr super gut. Ja. Nur was passiert jetzt dann, wenn eben wenig Speicher frei ist? Andauernd versucht oder muss Android dann Programme dort rauswerfen und das neue Programm reinladen. Ja, muss also erstmal wieder Platz machen, um dann eben das neue Programm reinzuladen. Ja. Und das braucht Zeit. Und das ist der Grund, warum ihr auf einmal bei einer Tastatureingabe, ja, ihr tippt auf das Tastenfeld, ja, und dann dauert das, und dann dauert das, und dann dauert das, und es passiert nichts. Ja. Und irgendwann erscheint dann die Tastatur. Ja. Vor allem ist es zum Beispiel bei SwiftKey der Fall, weil SwiftKey nämlich nicht nur hier diese 7,5 MB hat vom Google Keyboard, sondern bis zu 40 Megabyte im Speicher braucht, ja, unter bestimmten Umständen. Normal sind es um die 25 bis 30 MB. Und da muss natürlich einiges geladen werden noch danach, und andere Programme müssen eben beendet werden. Ja. Weiterhin, warum kommt es immer weiter zu Problemen? Ja, ich meine, wenn man jetzt nicht so viele andere Apps installiert, könnte man ja meinen, dass das Gerät einfach so weiter funktioniert wie bisher. Falsch. Die Google-Apps sind mittlerweile extrem groß. Unglaublich groß. Unvorstellbar ist es eigentlich, ja, für ein Gerät von diesem Jahrgang beispielsweise, was ich jetzt hier habe, ja, dass es überhaupt funktioniert. Das grenzt schon fast an Wunder, und damit übertreibe ich nicht, weil nämlich es tatsächlich so ist, dass ich kann das mal hier, kann euch doch mal zum Beispiel hier was sagen. Hier der Also die Google Plus App beispielsweise, ja, die frisst bei mir 45,97 Megabyte. Hangouts 21,88 Megabyte. Und bei Hangouts beispielsweise, das ist sehr faszinierend. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Es gibt ja immer wieder Updates, Updates, Updates, Updates. Auch bei Google Plus, ja, immer Updates. Die Programme, die vorher schon im ROM verfügbar waren, zum Beispiel wieder Google Play Store. Ja, der schlägt bei mir hier mit 11,2 MB zu Buche. Ja. Und das kommt daher, weil die Programme, auch wenn die mal im ROM waren, wenn die geupdatet werden, dann sind die außerhalb vom ROM und liegen im Speicher. Ja, also Google Plus 45 MB, ich tu jetzt mal abrunden. Maps 36 MB. Google Search 28 MB. Google Play Music 23,96 MB, also kann man sagen 24 MB. Google Play Services 22 MB. Hangouts 21 MB. Ja. Google Keyboard insgesamt 21 Megabyte. Ja. Drive 20 Megabyte. Und so weiter, könnte ich jetzt beliebig fortsetzen. Aber alle Programme, die ich jetzt genannt habe, sind Systemprogramme. Systemprogramme, die habt ihr eigentlich gar nicht installiert, aber durch die Updates werden die immer aufgeblähter und deswegen verbrauchen die Haupt-Apps bei mir, also die Google-Apps, brauchen bei mir den größten Teil vom Speicher bereits. Und das ist eben ein großes Problem. Deswegen kann man nicht sagen, man kann das Handy einfach so lassen, ja, sondern man muss da kontinuierlich gucken, was braucht man, was braucht man nicht, wo kann man noch was einsparen und so weiter. Erstes Ding. Oder ich fang erstmal anders an. Zuallererst mal würde ich euch empfehlen, und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, wieso, was hat das damit zu tun? Bilder oder alles andere, was ihr nicht braucht, runterzuschmeißen. Ja, vor allem für Bilder. Es gibt Leute, die benutzen ihr Handy als Fotoarchiv. Das kann man so nicht machen. Wenn ihr einen riesen Teil habt, ja, viel Speicher, okay, dann fällt es nicht ganz so auf. Aber irgendwann werdet ihr feststellen, dass auch das langsamer wird. Es wird langsamer und langsamer, auch wenn noch genug Speicher frei ist. Warum? Weil nämlich Bilder Einträge brauchen. Beispielsweise Vorschaubilder. Da komme ich später nochmal in der Community-Geschichte dazu. Vorschaubilder. Datenbankeinträge. Ja. Und da natürlich auch noch die Bilder auf der Speicherkarte. Diese Datenbank, ja, diese Bilder, diese Thumbnails, die müssen alle durchgearbeitet werden. Ja. Zum Beispiel jedes Mal, wenn ihr die Galerie aufruft. Ja. Oder auch wichtig, ja. Euer Handy ist auch kein Archiv für SMS. Ja. Holt euch SMS Backup Restore. Die App ist zum Beispiel kostenlos. Da könnt ihr SMS in ein File, XML-File, also backuppen und dann könnt ihr die Sicherung dann auch wieder herstellen, ja. Wenn ihr dann in den Nachrichten reingucken wollt. Braucht ihr aber nicht mal. Da ist sogar noch ein Viewer drin, der euch quasi den Text von den Nachrichten auch so anzeigt. Also wenn ihr nur mal was nachgucken wollt, braucht ihr die nicht gleich wiederherzustellen. Ja. Denn diese Einträge ziehen das Android-Handy runter. Je mehr Einträge zum Beispiel in SMS drin sind, dann wird das Android-Gerät davon runtergezogen. Ja. Das gilt übrigens nicht für Hangouts-Nachrichten, weil da wird entsprechend bei Bedarf nachgeladen aus dem Netz. Die sind also nicht bei euch alle lokal gespeichert, die ganzen Nachrichten. Deswegen ist es da okay, wenn man da diese Hangouts einfach offen lässt. Dennoch, die Bilder ist ein großes Problem. So ab 1000 Bilder wird's wirklich happig. Ja. Bei 2000 kann man die meisten Handys gar nicht mehr richtig benutzen. Und man kriegt dann auch manchmal Fehlermeldungen, die übrigens nicht stimmen. Ja. Aber beispielsweise reicht dann der interne Speicher nicht mehr aus, um die Datenbank zu verarbeiten von den Bildern. Also hier ganz klar, Bilder rausnehmen aus der Galeriefunktion. Und das ist am besten, macht ihr das da. Dann, wenn ihr das abspeichert auf dem Computer oder einfach über Auto-Upload in der Google Plus-Applikation das zu Picasa schickt, wenn ihr das in der Originalauflösung haben wollt, natürlich dann eben Full-Size auswählen, ist aber glaube ich auch jetzt voreingestellt neuerdings, und speichert dort eure Bilder auf Picasa, genug Platz gibt's ja jetzt. Und somit habt ihr die also sicher und dann könnt ihr die auch vom Handy löschen. Die braucht ihr nicht mehr auf dem Handy. Wenn ihr trotzdem noch lokalen Backup haben wollt, an den Computer anschließen, auf die Festplatte ziehen, das dauert gar nicht lange, ruckzuck sind die Bilder rüberkopiert, dann löschen auf dem Handy und schon habt ihr wieder jede Menge. Platz. Und ich meine jetzt nicht Speicherplatz auf der SD-Karte, die habt ihr natürlich dann auch noch frei, aber eben dann auch wieder Platz von der Datenbankseite her, von der Verwaltungsseite her. Ja, die Thumbnails, da, wie gesagt, da komme ich nochmal bei den Community-Geschichten drauf, das ist wieder was anderes. Komischerweise hat auch Android Central da einen Bericht veröffentlicht über dieses Thema, dass eben euer Android-Gerät kein Platz ist, um eure Fotos zu speichern. Ja, das ist nur ein Zwischenspeicher. Ihr macht die, dann überträgt ihr die und fertig. Das ist eine Unart auch, die zum Beispiel, auch wenn man es in der Kamera lässt, ja, so eine SD-Karte beziehungsweise euer Handy, das kann auch kaputt gehen, das fällt euch irgendwo hin, dann sind alle eure Fotos weg, wenn ihr die nicht gesichert habt. Alle. Und ich kann euch sagen, für mich zum Beispiel sind meine Fotos wesentlich wichtiger als das Handy an sich. Ja, das ist schade, wenn das Handy kaputt ging, aber wenn die Fotos weg wären, ja, die gesamten Erinnerungen, oh Mann, das wäre echt eine Katastrophe und die kann kein Geld der Welt mehr zurückbringen. Weg ist weg. Ja, das müsst ihr euch immer vor Augen halten. Deswegen Backups machen, ja, und dann löschen von dem Handy. Ganz, ganz wichtig. Schon habt ihr euer Handy zu einer Messi-Station gemacht, ja. Es gibt viele Daten-Messis, ja. Da kommt wahrscheinlich so dieses im Mensch verankernde Jagen und Sammeln da, ja, noch dazu. Alles so zu sammeln, zu sammeln, zu sammeln. Ja, zu hegen, ja, ist falsch, ja, löschen, loslassen, seid buddhistisch, loslassen, ja, dann klappt das auch mit dem Handy, jedenfalls länger als, wenn ihr das nicht macht, ja. App 7, ja, ihr müsst gucken, was für Apps braucht ihr wirklich, ja, also die Standard-Apps beispielsweise von Google, die brauche ich, ja, deswegen kann ich die nicht löschen, gut, was ich allerdings machen kann, ist zu schauen, ob ich die ein oder andere App nicht einsparen kann, ja, oder ob ich die wirklich brauche. Zum Beispiel habe ich da festgestellt, da habe ich Spiele drauf, ja, gehabt, die habe ich schon seit über einem Jahr nicht mehr gestartet. Warum sollten die denn auf dem Handy bleiben? Ja? Die kann ich deinstallieren, ja, die kann ich deinstallieren und bei Bedarf kann ich die wieder drauf machen. Ja, selbst die gekauften Spiele im Play Store, die muss ich nicht nochmal kaufen, ja, sondern die kann ich einfach wieder da drauf installieren, wenn ich sie brauche. Wenn ich Lust habe, oh ja, okay, jetzt könnte ich mal wieder das Spielchen machen. Los geht's, ja. Und gut ist. Ich habe zum Beispiel hier, ich habe noch einen radikaleren Schritt gemacht, weil eben das nicht mehr ging. SwiftKey, ich musste auf SwiftKey einfach verzichten. Leider, leider, leider. Das hat mich sehr, sehr geärgert, weil SwiftKey ist wirklich eine der besten Tastaturen überhaupt. Aber es funktioniert einfach nicht mehr bei meinem Handy. Es geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht 30 Sekunden noch länger warten, wenn ich was eintippen will, bis die Tastatur erscheint. Das geht einfach nicht. Und das ist aber nicht SwiftKey die Schuld, sondern es ist einfach da. Daher, weil eben mein Handy immer weniger Platz hat. Ja, also SwiftKey habe ich dann ersetzt durch die Google App. Ja, und die verbraucht halt vor allem im Betrieb wesentlich weniger Speicher. Was ich dann auch noch gemacht habe, ich habe mir zum Beispiel einen Browser runtergeholt, ein bisschen besser mit dem Speicher umgeht, damit aber jetzt der andere Browser nicht wieder zu viel Speicher verbraucht. Dann kann man Folgendes machen. Wenn ihr wenn ihr zum Beispiel eine App habt, die standardmäßig installiert ist im ROM und aber geupdatet wurde, ja, dann könnt ihr das so machen. Zum Beispiel, ich nehme mal jetzt Google Earth. Ja, die wenigsten brauchen Google Earth. Ja, oder wollen Google Earth auf dem Handy, weil Google Maps, ja, schon ist wunderbar, gut. Da kann man dann zum Beispiel hingehen und kann sagen, die Updates deinstallieren. Ja, erst die Updates deinstallieren. Dann wird alles gelöscht, was vom Internet geladen wurde, ja. Und dann könnt ihr diese App disablen. Dann werden keine Updates mehr nachgeladen, wenn ihr die Auto-Upload-Funktion ausgeschaltet habt. Das heißt, die App wird dann, geht der Speicherverbrauch fast auf Null und wird nicht mehr geladen. Das heißt, es wird auch keine Tasks mehr im Hintergrund gestartet, was auch viel Speicher immer verbraucht. Vor allem beim Booten, deswegen dauern manche Handys Ewigkeiten zum Booten. Ja. Und dadurch, dass ihr die dann eben disabled habt, verschwinden die auch und ihr braucht euch darum nicht mehr zu kümmern. Das habe ich zum Beispiel auch mit dem internen Browser gemacht, tatsächlich, weil der Browser, der intern, ist sehr speicherhungrig, wie ich finde. Ja. Und deswegen habe ich dann hier auch die Updates deinstalliert und dann das disabled und dafür den Boat Browser drauf gemacht, der wirklich ganz, ganz schlank und rank ist, ja, und mit dem ich auch gute Erfahrungen gemacht habe. Und der schreibt sich auch nicht in hier einfach rein. Und der hat zum Beispiel nur 1,91 Megabyte auf dem System, ja, wenn ihr das eben als USB Storage App installiert, ja, könnt ihr da ein bisschen sparen damit. Und das geht eben mit der anderen App, mit der normalen App, die eben im ROM drin ist und dann geupdatet wird, geht es eben nicht. Ja. Und jetzt ist eben Boat Browser dann der einzige Browser, dementsprechend ist er auch der Standard, was aufgerufen wird, wenn HTML-Links geöffnet werden und so weiter. Ja, RAM ist eben das Wichtigste da und trotzdem haben die Hersteller das alles so knapp gehalten. Ja. Und deswegen halt genau gucken, was braucht ihr und das, was ihr nicht braucht, deinstallieren. Ich kann zum Beispiel auch Google Keep habe ich auch runtergeworfen. Es gefällt mir zwar, das Google Keep, aber das verbraucht mir viel zu viel Speicher und auch Rechenzeit. Ja. Ich habe hier eine Kombination Folder Sync, das habe ich eh drauf gehabt, weil ich das nicht, auf das kann ich nicht verzichten. Ja. Dann habe ich die ganz kleine, aber feine Papyrus X. X, wohlgemerkt, Papyrus X nennt sich das, es gibt noch ein anderes Papyrus, das meine ich nicht. Papyrus X, das ist sehr, sehr klein, hat aber zum Beispiel auch die Möglichkeit, Notes zu verschlüsseln, ja, direkt in der App. Dazu dann das so ein Text-Widget, das habe ich alles schon mal vorgestellt gehabt, das ist das Word-Widget, ja. Das ist auch ganz, ganz schlank und das zeigt mir dann eben den Inhalt einer Textdatei an, weil ich da eben meine To-Do-Listen darüber verwalte. Und habe eben mit Folder Sync das so gemacht, dass ein Verzeichnis auf der SD-Karte, wo reine Textdateien liegen, gesynkt wird. Papyrus X arbeitet mit reinen Textdateien, macht also kein eigenes Format. Und somit wird es gesynkt über alle Geräte verschoben, über den Cloud-Speicher und damit ist es alles wunderbar. Und ich habe jede Menge, diese drei Programme, ja, dieses Widget und die zwei Programme zusammen, ja, brauchen noch nicht mal ein Viertel von dem Speicher, was Google Keep braucht. Und die Programme können so viel mehr. Ja. Allein was Folder Sync da alles schafft, unglaublich. Papyrus X mit Verschlüsselung, wie gesagt, und so weiter und so weiter. Also, deswegen, da muss man dann gucken. Ja. Was auch immer wieder gerne vergessen wird, ist Cache-Speicher löschen. Das kann man auch tun, Manage Apps, ja, und dann zum Beispiel auf eine bestimmte App gehen. Ja. Man kann hier dann sagen, Clear Cache, und dann ist der Speicher eben frei. Manchmal sind es auch 60, 70 Megabyte, die dann einfach so frei werden. Ja. Wie gesagt, leider nicht alle cachen auf der SD-Karte. Dann die Daten, ja, Clear Data. Das ist sowas, bei manchen Apps kann man es machen, bei manchen nicht. Zum Beispiel Apps, die sich irgendwo anmelden, da ist es nicht zu empfehlen, sonst sind die Anmeldedaten weg. Ja. Ansonsten Apps, die das eben nicht haben, aber trotzdem viel Daten drin haben. Die kann man zum Beispiel dann, wenn man es mal nicht braucht, eine Zeit lang Clear Data und dann hat man auch ruckzuck mal wieder einiges frei. Das war zum Beispiel ein Grund auch für den Speicher Hunger von dem internen Browser, der hat 16, 17 Megabyte an Daten gehabt, wenn man nur ein paar Seiten besucht hat. Das heißt, da hätte man immer Daten wieder löschen müssen. Genau. Ihr merkt schon, das Thema ist ziemlich kompliziert und sehr, sehr umfangreich auch. Ja. Das Wichtigste ist gesagt, also schaut, dass ihr alle Programme, alle Apps, die ihr nicht braucht, löscht. Ihr könnt sie immer wieder installieren, kein Problem. Nehmt den Play Store als eure Auslagerungsfestplatte sozusagen, ja. Und vielleicht geht ein bisschen weg von dem Denken, ich muss alles auf meinem Handy haben, ihr müsst es nicht auf dem Handy haben. Wenn ihr es braucht, könnt ihr es jederzeit wieder installieren. Oftmals ist es so, dass man Apps drauf hat, die man schon monatelang, jahrelang, ja, das ist tatsächlich so, nicht benutzt hat. Ja, wie ich zum Beispiel jetzt mit einem Spiel, wo ich gar nicht mehr gewusst habe, dass es überhaupt noch drauf ist. Ja, und dachte, was ist denn, was, ach, um Himmels Willen, ja. Anfang 2012 das letzte Mal benutzt, ne. Gleich gelöscht dann. Schau, dass der Cache-Speicher bei den Apps regelmäßig mal geleert wird. Ja, eigentlich sollte das automatisch passieren, das ist aber leider nicht immer der Fall. Ja. Warum? Ich kann es nicht genau sagen. Die Daten bei den Programmen ebenso, da aber bitte aufpassen. Ja, bei Programmen, die sich irgendwo einloggen, ja, eure Einstellungen und so weiter, die sind dann weg. Ja, aber wenn ihr dann unbedingt eine App behalten wollt auf dem Handy, aber das sollte momentan keinen Platz verbrauchen oder so wenig möglich Platz verbrauchen, dann das tun. Ja. App2SD installieren, wo ihr könnt, wo ihr nur könnt, macht es. Ja. Bei einigen Telefonen muss man das gar nicht mehr machen, aber Samsung beispielsweise hat die Funktion jetzt sogar wieder eingeführt, weil sie selbst eingesehen haben, dass ihr System so viel verbraucht. Da muss einfach eine Möglichkeit geben, zumindest einige Programme wieder auslagern zu können auf die SD-Karte. Ein großes Problem. Da müsste endlich mal Abhilfe geschaffen werden. Ja, das könnt ihr tun. Ja, auch, wie gesagt, Fotos, SMS und so weiter nicht unbegrenzt speichern. Die letzten 3 Tage Gmail-Mails synchronisieren reichen in der Regel auch. Ja, auch das sollte normalerweise kein Problem sein. Und dann verringern sich die Datenbankgrößen ungemein. Und auch die Daten, die eben im Zwischenspeicher gehalten werden müssen. Ja, somit habt ihr da wieder mehr interner Speicher frei. Darum geht's. Das ist der Hauptknackpunkt, der interne Speicher und der Hauptspeicher. Ja. Hauptspeicher eben während Apps ausgeführt werden, da muss Platz geschaffen werden. Und ja, es ist ein leidiges Thema, weil zum Beispiel die Google Plus App, die startet sich mit etwa 7 bis 8 MB. Startet die sich immer beim Einschalten vom Handy. Das muss leider im Hintergrund laufen. Ja. Andere Programme müssen das nicht und machen es trotzdem. Beispielsweise Note Everything. Das war mal eine meiner beliebtesten Note-Apps. Aber warum diese startet und dann im Hintergrund läuft, ja, selbst der Entwickler konnte mir das nicht glaubhaft erklären, warum. Er hat nur gesagt, das muss so sein. Ja, und dann soll ich halt gucken, dass andere Apps nicht im Hintergrund laufen, aber seine muss laufen, ja, genau. Und das ist eben ein Problem, wo viele Programmierer haben, meine App ist die wichtigste, ja, die anderen können ja dann gucken, dass sie da Platz machen für meine App, ja. Screw you, sage ich dazu. Solche Apps, die kommen gleich wieder runter von meinem Gerät, die kommen überhaupt gar nicht erst in die Tüte. Das sehe ich nämlich aus Prinzip nicht ein. Ja. Gut, also, so ist es. Wenn alles nichts mehr nützt, tja, dann bleibt nur eins, ein neues Handy. Ja, es ist so, da müssen wir auch den Tatsachen ins Auge sehen, es ist nun mal so, dass ein Handy, vor eben diese Smartphones, nur eine gewisse Lebenszeit hat, wo man es vernünftig benutzen kann. Wenn ihr Power-User seid, ja, dann bringt es nichts mehr. Und zum Beispiel jetzt das Nexus S ist jetzt definitiv an diesem Punkt angelangt. Es ist zu langsam, es reagiert zu träge, durch eben den Speicher, der fast vollständig aufgebraucht ist, ja. Und diese Optimierungsversuche, das sind jetzt für die letzten 2-3 Monate, ja, damit ich es überhaupt noch richtig nutzen kann. Und dann muss ein anderes her. Und da Empfehlung auch, ne? Gucken, viel interner Speicher und viel Hauptspeicher. Interner Speicher ist viel alles, was über 4 GB ist, ja. Ich meine jetzt nicht den verbauten Speicher, ja, den Flash-Speicher. Das spielt schon fast keine Rolle mehr bei den meisten Geräten, weil das eh alles in die Cloud ausgelagert werden kann. Und von daher ist es nicht so schlimm. Also keine Angst vom Nexus 4, 8 GB, aber sehr wohl Angst bei Handys, die nur 512 MB Hauptspeicher haben. Ich würde auch 1 GB Hauptspeicher nur noch sagen, okay, das ist gerade noch so akzeptabel dieses Jahr. Nächstes Jahr nicht mehr. Also genau überlegen, ob ihr nicht eins holt mit 1,5 oder 2 GB Hauptspeicher lieber. Denn das wird dann zumindest noch 2 Jahre dann, und so lange gehen ja normalerweise die Handyverträge, dann auch noch aktuell sein. So, jetzt habe ich aber hier ganz schön lange rumgemacht. Muss ich mal beeilen mit den News. Als da wären beispielsweise Google Plus App bekommt erneut ein Update. Jawohl. Ja, eben gerade noch davon geredet. Ja, schon wieder ein Update. Ein gutes Update. Allerdings gibt es da noch Probleme. Einige Leute, und dreimal dürfte raten, wer da damit dabei ist, die sehen nämlich noch nichts von den wirklich interessanten Funktionen. Und zwar wurden da die Benachrichtigungen verbessert. Das heißt also, die werden über die entsprechenden Android-Geräte, die angemeldet sind, hinaus abgeglichen, ja, und auch mit dem Web abgeglichen. Und da ist auch neue Anzeige, die euch hier zeigt, wenn neue Nachrichten vorhanden sind, beziehungsweise ob diese abgeglichen sind, so ein kleines Glockensymbol. Ja. Und wenn alles abgeglichen wurde, dann lächeln die so schön. das ist auf der Android-App in den Benachrichtigungen und auch auf dem Web, also im Internet ganz normal. Und das ist nicht vorhanden bei mir. Außerdem sind die noch unterteilt eben in neue Nachrichten und dann, also nicht nur farblich dann abgelegt, so wie jetzt, das kann man mich leicht übersehen, sondern da kann man dann auch sehen, vorher gelesen, ja, und so kann man dann auch genauer erkennen, was hat man denn jetzt wirklich schon gelesen, ja. Dann kann die auch dann wegswipen, ja, und sagen, okay, das möchte ich als gelesen markieren, auch wenn ich da jetzt nicht reingeguckt habe. Und das ist dann schon ein sehr, sehr großer Fortschritt. Bisher war es ja auch so, wenn ihr oben auf diese rote Zahl getippt habt, ja, wie viele Benachrichtigungen ihr habt, dann gehen die Benachrichtigungen auf und dann gehen die weg, wenn man wieder zumacht, auf der Web-Oberfläche beispielsweise. Und das ist sehr, sehr nervig, weil da kann man nur noch raten, was dann jetzt eben noch war vorne dran. Ja, nicht gut. Und das ist jetzt alles schön geändert worden. Einige sehen das, einige sehen es nicht. Ich schätze mal, es hängt damit zusammen, dass das wohl die Leute in ihrem Handy erst dann sehen, wenn das auch in ihrer Google Plus Oberfläche im Web freigeschaltet wurde. Anders, da kann ich mir das nicht erklären. Aber es wäre auch logisch, weil dieses System ja weil das System ja übergreifend wirkt. Das heißt, das würde jetzt überhaupt nichts bringen, wenn das im Web freigeschaltet wäre und im Handy nicht oder umgekehrt, ja, dann könnten ja die Nachrichten gar nicht, die Benachrichtigung gar nicht abgeglichen werden. Ja. Weil vorher gab es dieses, ja, nicht, diese Funktion im Prinzip. Genau, also, das ist ein schönes Update, wieder mal vernünftig, was Neues gebracht, gut, sehr gut, wird immer besser und immer größer, die App. Google Play Music wurde auch nochmal aktualisiert, ja, vor kurzem auch schon mal. Und jetzt geht's hier rund mit verbessertem Traffic. Das war nämlich auch offenbar für viele ein Problem. dass es zu viele Traffic verbraucht hat, zu viel Bandwidth. Ja? Das heißt, es wurden einfach zu viele Daten gesendet. Wenn man sich unterwegs über die Cloud was anhören wollte, dann hat es sehr viele Daten gesaugt. Interessant daran ist auf jeden Fall, dass jetzt hier eingestellt werden kann, nämlich Low, Normal und High. Ja, und bei High kommt dann wirklich die vollen 320 Kilobit Sekunde an. Ja, ich habe das mal ausgerechnet von den Daten, die ankommen. Das ist also dieser 320 Kilobit Stream plus noch Traffic-Gebabbel und so weiter. Ja, Protokoll-Gebabbel. Und dann hat man also hier volle Qualität. Das sollte auch mal gesagt sein. Also das heißt, es wird übers Handy voll gestreamt, so wie die abgelegt sind bei Google Music. Bei normal weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das hat mich kaum interessiert. Ja, ich schätze mal, das sind nur die 192 Kilobit Sekunde oder 256, ich weiß nicht genau, ich habe nicht nachgeguckt. Bei Low sind es 128 Kilobit in etwa. Ja, also es sind knapp 200 Kilobit Sekunde echt übertragen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es 128 Kilobit übertragen sind, eben wegen diesem Protokollgebabbel und so weiter. Das ist eigentlich noch ausreichend für die Musik zu hören, Streaming. Irgendwie durch die Codecs, also Codec ist falsch, ja, es ist ein MP3-Codec, durch die Verfahren der Musikaufbereitung in der Google Music App ist es akzeptabel. Ja, es ist natürlich ganz klar nicht so gut wie die High-Einstellung. Mir reicht es im Auto, ja, und auch über die normalen Kopfhörer, die ich dabei habe, ja, voll und ganz. Und das heißt, man hat viel, viel weniger Traffic, unglaublich wenig Traffic sogar. Das ist eine schöne Sache. Ich meine, bisher habe ich als oft Radio gehört, ja, über das Handy unterwegs, ja, und Internetradio 96 Kilobit Sekunde mal, ja, mit MP3, und da ist, naja, ist die Qualität nicht wirklich gut, aber ehrlich gesagt besser als bei den meisten UKW-Empfängern im Auto. Die sind nämlich heutzutage meistens ziemlich grottig, ja. Und das kann man ja auch ganz leicht sehen, wenn man da dann das Gerät via Bluetooth anschließt und ein Internetradio streamt, ja, dann hört sich das besser als das UKW-Radio, das man sonst so hört. Unglaublich. Ja. Also, und es geht doch auch. Ne? Deswegen 180 Kilobit Sekunde, denke ich, ist okay, wenn man sich unterwegs mal Musik hören will, wäre dann die wirklichen Genüsse fürs Ohr haben möchte, der wird es wahrscheinlich eh nicht draußen machen wollen, ja. Und die Audiophilen, die werden sowieso dann sagen, was, MP3? Pff, so Mist kommt man nicht auf meine Platte, ja, ich will FLAC. Fertig, verlustfrei. Das ist für die Musikfanatiker eh unabdingbar. Ja. Und da hilft dann auch kein High Streaming Einstellung mehr. neues Nexus 7. Jawohl, ein neues Nexus 7 ist im Anmarsch. Unglaublich. Juhu. Oder doch nicht? Mal sehen. Also Snapdragon 600 CPU wird wohl verbaut sein. Ja. Und so die ersten Sachen sind da aufgetaucht. Ja. Angeblich soll es auch eine 5 Megapixel Kamera hinten dran haben. Und eine 4000 mAh Batterie, also Akku, LTE soll es haben, und 1920x1080 Bildpunkte, so das Gerücht, und soll wohl auch bald vorgestellt werden. Aufgetaucht sind nämlich diese Sachen bei einer FCC-Anfrage, also alle Geräte müssen ja zugelassen werden in den USA. Und da gibt es eine Stelle, die FCC, und die hat eben diese Dokumente jetzt zur Prüfung bekommen, und man kann eben davon ausgehen, dass das eben das Nexus 7 ist. Ja. Joa, So ist das. Also ich bin mal gespannt. 5-Megapixel-Kamera, da weiß ich nicht, ob ich das dann noch mal als Hauptgerät will. Ja, ich weiß, Tablets brauchen eigentlich gar keine Kamera, aber ich überlege ja, hier mein Telefon komplett mit dem Tablet zu ersetzen. Ja, aber momentan tendiere ich da eher noch zum Ascent Mate. Ja, da komme ich auch noch dazu. Oder vielleicht sogar das neue Sony XU. Ja, wenn das der richtige Name ist, wird wahrscheinlich jetzt bis 4. Juli wahrscheinlich vorgestellt werden. Und da bin ich mal drauf gespannt. Also ja, mein Finger pendelt schon über einen Bestellbutton, ja, von verschiedenen Handys. Aber ich brauch dann ein Riesendisplay. Ich möchte am liebsten ein Tablet haben, mit dem ich auch telefonieren kann. Nur habe ich festgestellt, dass es das eben heutzutage kaum noch gibt. Sehr, sehr schade. So ein 7-Zoll-Tablet mit Handyfunktion und fertig. Dann brauche ich ein Gerät und das war's. Naja, egal. Schauen wir mal, was noch alles kommt. Solarzellen in Handy-Displays, die haben einen Vorteil. Man muss nicht mehr ganz so oft laden. Ja? Für eine volle Ladung ist es zwar nervig oder wird so nicht funktionieren oder man müsste das Handy 8 oder 9 Stunden in die Sonne legen, aber um die Ladenzyklen ein bisschen zu auszubreitern, ja, ist es durchaus möglich. Das heißt, man muss nicht mehr so oft laden. Man kommt dann länger mit dem Telefon über die Bühne. Ja? Jetzt gerade wieder so im Sommer, wenn es auf dem Tisch liegt, ja, da ist es dann natürlich optimal, wenn da eine Solarzelle unterm Display wäre, die eben die eintreffende Sonnenstrahlen wieder umwandelt in Energie und somit dann bis zu 20% länger hält, ja, als ohne diese Dinger. Ja. Das ist jetzt hier in der Entwicklung und es wird wohl auch nicht mehr lange dauern, bis die ersten Displays rauskommen, damit Sun Partner ist die Firma, die das macht, und haben ein transparentes Display, 82% transparent, und da können dann eben die Solarzellen ihr Werk voll richten. Sehr gut, das ist für die Zukunft doch eine gute Sache, weil die Handys werden ja immer hungriger an Strom und weil sie auch immer mehr Leistung haben und deswegen wäre das schon gar nicht schlecht. Ja, ah, und dann noch eine erfreuliche Nachricht, ganz genau. Ich freue mich ja immer, wenn die Hersteller einsehen, dass Android so wie es ist, auch eine super Oberfläche ist und dann eben auf Stock Android UI oder Stock ähnlich Android UI setzen. Ja, Acer hat sich jetzt offiziell dazu bekannt. Wir haben gesagt, dass sie eigentlich keinen Grund mehr sehen, Android UI umzuschreiben, ja, denn sie glauben, dass es genau richtig ist, so wie sie jetzt ist, ja, und was die dann eben dazufügen, ja, sind dann eigene Sachen, um eigene Hardware, die da verbaut wurde, besondere Hardware, die da verbaut wurde, eben zu unterstützen, sei es zum Beispiel die Kamera-App oder zum Beispiel für die Notizfunktion, dann eben spezielle Apps, ja. Konkret haben die da von dem Acer Liquid S1 gesprochen und Acer bekennt sich also jetzt zu der Plattform Android als Stock UI mit eben einigen kleinen Änderungen in den Apps beziehungsweise als Zusatzsoftware und wollen das dann ansonsten so lassen, wie Google das eben vorschlägt und diese UI hat. Und das ist eine Aussage. Wow, das finde ich mal gut. Und damit kommt das Liquid S1 auf meinen Radar gleich. Ja. Weil ich denke, Stock UI ist für mich auf jeden Fall ein großes Kaufargument. Und die Rufe danach waren ja immer sehr, sehr laut. Komischerweise haben wir jetzt ein paar Redaktion so, vor allem voran Android Central, ja, die ja immer gemotzt haben wegen den blöden Änderungen, ja, von der Oberfläche. Und jetzt auf einmal so, naja, aber, ja, nix, aber. Froh, dass es endlich gibt's. Ja, Ruhe, Android Central. Parallax Scrolling Live Wallpaper. Tja, das gibt's auf Android schon lange. Da gibt es etliche Apps dafür. Das ist dieser Effekt, der auf der letzten Developer-Konferenz eines Mitbewerbers hier für großes Raunen gesorgt hat. Oh, ja. Das, da haben die Android-User wieder da geguckt und gemacht, oh, kommt noch was Neues, ja. Weil, gibt's natürlich schon längere Zeit, beispielsweise gibt's eine App, stellen nachher noch eine andere vor, aber beispielsweise gibt's eine App, die nennt sich Gyrospace 3D und die zeigt, dass sogar dreidimensionale Objekte mit dieser Technik des Parallax Scrolling bei Bewegung eben hier wunderbar aussehen können. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, deswegen habe ich mal ein schnelles Video zusammengezimmert. Link findet ihr dann im Text. Und genaueres gibt's eben noch später. Ha! Ihr wisst vielleicht schon, was das bedeutet. Samsung Galaxy NX oder die Samsung Galaxy NX Profi-Kamera, ja, die wurde jetzt auch schon entdeckt, ja, auf Bildern, die geleakt wurden von Samsung. Und zwar eine Kamera, es ist keine Spiegelreflexkamera, aber sieht eigentlich so aus. Also es ist eine Profikamera und die hat ein 4,8 Zoll Display hinten dran mit einem Samsung Exynos 4 Quad-Core Prozessor. Ja, dürfte wohl dann auch dem S4 entsprechen wieder, wie auch die Galaxy Zoom Kamera. Das ist übrigens eine andere Kamera. Ja. Nur, dass diese hier eben anders ausgerichtet ist. Die hat zum Beispiel einen 20,3-Megapixel-Sensor drin, wie im Gegensatz zu der Galaxy Zoom. Die hat einen 16-Megapixel-Sensor. 1080p Video-Recording kann die 2 GB Speicher sind drin, 8 GB, 16 GB interner Speicher dann. Ja. Und wirklich für Fotografen absolute Top-Dinger. Gut, ich meine, ob sie dann wirklich mit einer Nikon im Profibereich mithalten kann, das ist natürlich noch fraglich. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein professionelles Gerät. Ja. Und damit ist der Schritt auch vollendet. Android ist jetzt auch in einem Profi-Kamera-Bereich angekommen. Und es ist auch schon mal sehr, sehr gut. Die Kamera wird allerdings auch Profi-Preise kosten, ja, definitiv. Damit kann man rechnen, also unter 1000 Euro braucht man wohl nicht damit zu rechnen, dass die veranschlagt wird. Ja, ich hoffe ja, dass es wenigstens das Galaxy Zoom etwas günstiger wird. Ja, Huawei Ascent Mate, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, da gibt's jetzt einen Review von Android Authority. Und da kann ich euch mal empfehlen, dann reinzugucken. Natürlich hat hier der Tester seine eigene Meinung hier mit eingeflochten. Auch ich habe eine eigene Meinung dazu. Ich habe jetzt zwar kein Review geschrieben, aber ich kann euch trotzdem mal ein paar Eindrücke schildern, weil ich konnte glücklicherweise mit dem Gerät ein bisschen rumtüfteln. Ja, also erstmal die Oberfläche ist Horror. Ja, Horror. Diese Emotion UI. Wenn ich ein iPhone will, dann kaufe ich mir ein iPhone. Ganz klar. Ja. Aber diese Oberfläche mag ich nicht. Aber gut, es ist nicht ganz so das große Problem. Man kann hier einen Launcher drüber machen, ja. Gut ist, warum diese Emotion UI ist sehr, sehr klein, verbraucht also nicht so viel Speicher, dann ist es nicht mehr so ärgerlich, dass so viel Speicher verbraten wird. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Samsung Galaxy S4 oder einen HTC One nehme und mache da einen Launcher drüber, nein, sorry, das geht nicht, das geht schon mal gar nicht. Gerade beim Samsung Galaxy, das ist am schlimmsten beim S4, da habe ich ja trotzdem, der ganze Speicher ist weg, ja, und muss zusätzlich noch einen Launcher installieren, das geht nicht. Hier ist es zumindest mal so, dass eben die UI gar nicht so viel Speicher verbraucht. Launcher drüber, fertig, alles deaktivieren, was zu deaktivieren geht. Also disablen heißt das ja. Und dann ist es okay. Ja. 6,1 Zoll IPS Plus Display mit 720x1280. Ich finde die Auflösung absolut okay. Das findet der Tester von Android Authority überhaupt gar nicht. Ja, der sagt, das ist schon nicht mehr zeitgemäß. Also der Pixelwahn an Displays oder bei Displays hat jetzt auch bei Android Einzug gehalten. Ich kann es nicht ganz so verstehen. Ich finde es sogar ganz gut. Dann hat nämlich der Huawei K3 V2 Chipsatz mit der 1,5 GHz Quad-Core CPU wesentlich weniger zu tun mit den Pixeln und kann eben mehr Leistung bringen für die Programme. Sehr gut. Die Vivante GC 4000 GPU dürfte dann auch zufrieden sein. 2 GB RAM, das ist gut. Ja, habe ich ja eben im Thema schon gesagt. Also 2 GB ist gut. 8 GB interner Speicher und erweiterbar mit einer Micro-SD-Karte. Was will man mehr? 8 Megapixel Kamera hinten, das ist okay. 1 Megapixel Kamera vorne, ja, okay, als Front-Facing-Kamera, gerade noch so. 1080p Videoaufnahme möglich, das ist eine schöne Sache. Und eine 4050 mAh Batterie, also Akku, ich sag immer Batterie, weil das Battery heißt im Englischen. ja, ich finde es ganz, ganz toll. Von den Daten her, es liegt auch gut in der Hand. Die Größe stört gar nicht mal so, wie man sich das jetzt vorstellt, wenn man das hört. 6,1 Zoll, wow. Ist richtig schön, dass der Formfaktor stimmt. Ja, ein bisschen abgerundet hinten. Das Display, wie gesagt, die Auflösung stört mich überhaupt nicht. Von der Qualität her geht's auch in Ordnung. Ist sehr, sehr stark, also sehr hell auch. Ja, die Farben sehen gut aus. Hab's allerdings nur innen probiert, also wie es jetzt im Sonnenlicht aussieht, kann ich leider nicht sagen. Die Farben gehen aber in Ordnung, ja, wunderbar. Und die Geschwindigkeit hat sich also auch gut angefühlt, geht rund, ja. Man merkt da keine Lags oder irgendwie sowas, ja. Und es macht auch gut Spaß, ja, damit. Und ja, sieht gut aus. Die Performance-Tests hier von Android Authority sind auch zufriedenstellend. Ja. Beispielsweise hat Epic Citadel's Benchmarking-Programm ja, hier mit der Grafik High Quality Framerate von 27,7 Frames pro Sekunde gebracht. Ja. Und bei High Performance Einstellungen gibt es dann eben 40,2 Frames pro Sekunde. Das geht durchaus in Ordnung, würde ich mal sagen. Gut, ja, Kamera ist auch okay, unglaublich eigentlich für die 8 Megapixel, bringt es ganz gut die Bilder rüber. Das, was ich probiert habe, selbst war sehr gut, wie gesagt, innen drin, ja. Android Authority bringt hier nur ein durchschnittliches Ergebnis raus, so der Tester. Vielleicht ist es draußen irgendwie schlechter im Vergleich zu den anderen, aber ich muss sagen, also die Aufnahmen, die ich gemacht habe, waren auf jeden Fall zum Beispiel wesentlich besser als bei dem Nexus S, wesentlich besser und durchaus vergleichbar mit dem Samsung Galaxy S3. Also finde eigentlich keine Sache. 1080p Video Recording ist natürlich phänomenal, ja, und somit sollte das auch gut sein. Übrigens, das Mikrofon scheint wirklich gut zu sein. Da ist ein Programm mit dabei für Audio aufzuzeichnen, ja, und das ist richtig gut, ja. Also das ist richtig ein High Quality Audio Recorder. Ich habe das probiert und damit könnte ich auch einen Podcast aufnehmen. Ja, damit könnte ich auch einen Uncast aufnehmen. Unglaublich. Ja. Wow. Bin da sehr beeindruckt gewesen. Also da könnte man zwischendrin sogar mal das nehmen für mal unterwegs, wenn man irgendwo ist, einen Beitrag zu machen. Ne? Aber ich bin sowieso immer daheim. Ja, also gut. Das Huawei Ascent Mate ist bei mir auch auf dem Radar und wer will, kann nochmal den Review durchlesen. Wie gesagt, ich tue nicht in allen Punkten mit dem Tester dort übereinstimmen. Ich fand das eigentlich schon einen Tacken besser, als er das gesehen hat, aber okay. Gut. Jeder hat ja da seine Präferenzen. Dann noch eine Sache. Cloud Print App. Die Cloud Print App ist jetzt separat im Store erhältlich und das ist eine super Sache. Wer nämlich auch mal von seinem Handy aus was ausdrucken möchte, der kann das jetzt tun. Und zwar geht das so über die Cloud Print Funktion. Ja, also das heißt zum Beispiel Chrome auf dem Computer, CloudPrint aktiviert, Handy mit CloudPrint-App, ja, Drucker ist angeschaltet und zack, los geht's über das Handy direkt an den an die CloudPrint-App schicken, zum Beispiel ein Textfile, und es wird ausgedruckt auf dem Computer. Wahnsinn. Oder wenn er sagt, ja Moment mal, aber das ist ja Blödsinn, da muss ich ja immer im Computer alles angeschaltet haben. Nö, braucht er nicht. Einfach an CloudPrint schicken, ja, das wird gepuffert bei Google CloudPrint, und wenn ihr dann mal den Computer anschaltet, ja, und euren Drucker, dann wupp, geht das raus an euren Drucker und wird gedruckt. Auch nicht schlecht. Also die CloudPrint-App ist wirklich eine geniale Sache, finde ich. Ja. Und dass die jetzt separat veröffentlicht wird, das bedeutet, dass ihr für euer Gerät das runterladen könnt und benutzen könnt, und seid nicht angewiesen auf Jelly Bean 4.22 oder sonst irgendwas, ja, sondern ihr könnt es benutzen. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, geht es ab Ice Cream Sandwich, ja. Wisst ihr. Super, ja, Wahnsinn. Ich finde das genial, und CloudPrint kann auch einiges. Ich benutze es zum Beispiel bei meinem Chrome-Browser schon eine geraume Zeit, um beispielsweise auch was bei Google Docs zu speichern. Ja, da kann man das nämlich auch auf Google Docs drucken damit. Ja, und Wahnsinn. Toll. Gut, dann zu der Community. Zu der Community. Und zwar schreibt da der... Ja, der Markus schreibt, ja. Also nicht der Markus, der die Berichte macht, ja. Der Markus, der schreibt: Hallo Doc Rio, ich habe ein Problem mit meinem S4, beziehungsweise auf dem S2 gab es das auch schon einmal, beim S3 war es weg, nun ist es wieder da. Es wird ein Ordner erstellt mit dem Namen .thumbnails. Dieser Ordner füllt sich im Laufe der Zeit so weit, bis kein interner Speicher mehr vorhanden ist mit Thumbnails. Wenn der Inhalt dieses Ordners gelöscht wird, wird der Speicher nach einiger Zeit wieder voll. Wenn der Ordner gelöscht wird, dann wird er beim nächsten Mediascan wieder erstellt. Davon abgesehen ist, dass im Laufe der Zeit der Speicher immer weniger wird, kann es für den Akkuverbrauch auch nicht von Vorteil sein, wenn ständig Thumbnails angelegt werden, bis der Speicher voll ist. Ich hoffe, Doc Rio kann helfen. Danke für die Mühe. Doc Rio. Okay. Ja, also in der Tat ist es so, diese .thumbnails-Datei, ja, die wird von den meisten Handys erstellt, und es bringt nichts, wenn man die löscht, denn das gehört mit zur Gallery. Und hauptsächlich Samsung macht hier von diesem App-Ordner rigoros Gebrauch. und ja, das Problem kann zum Beispiel damit zusammenhängen, dass man zu viele Bilder hat auf dem Gerät. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber möglicherweise werden beim Galaxy, bei der Samsung-Oberfläche auch diese Thumbnails angelegt für Bilder in der Cloud, ja, also das heißt, die von Picasa oder Google Plus eben auf im Internet liegen. Das ist natürlich eine Katastrophe, ja, definitiv. Nur wird man da so nichts großartig dagegen machen können, außer die lokalen Bilder vom Handy löschen. Auf, wie ich vorhin gesagt habe, auf die Festplatte übertragen, ja, vom Computer oder eben über Google Plus Auto-Upload-Funktion, ja, kann man auch sagen, weil das gilt ja nur für neu dann. Bei Google Plus gibt es eine Funktion, jetzt alle Bilder übertragen und Videos, ja, das machen, und schon sind die da drauf. Wenn dann das Gerät fertig ist, muss man schon ein bisschen Zeit geben dazu, wenn es viele Bilder sind, ja, dann kann man die Bilder im Handy löschen, und dann müssen keine Thumbnails mehr erstellt werden. Ja. Deswegen auch immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer gucken, nur die Bilder, die man gerade gemacht hat, auf dem Handy lassen und dann löschen wieder. Ja. Und wenn man sie übertragen hat. Die müssen nicht auf dem Handy sein, das ist nur der Zwischenspeicher, so lange, bis ihr sie übertragen habt. Ja. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Wenn hier natürlich jetzt Samsung, ich bin da nicht ganz sicher, ja, ich kann leider momentan nicht gucken, weil mein File Export momentan abstürzt nach dem letzten Update. Ja? unfassbar. Also wenn ihr Updates für einen File-Expert habt, bitte nicht updaten. Danach könnt ihr nämlich die App nicht mehr richtig benutzen. Ich probiere mal, ob ich hier im Umweg drankomme. Also diese Punkt-Thumbnails-Ordner, die da angelegt werden, die, wenn die von Samsung angelegt wird, auch für die Bilder, die dann eben, nee, ich kann es leider hier nicht sehen, schade, die dann eben im Cloud-Speicher sind, dann gibt's leider da Probleme. Ja, und da wird's wohl auch kaum eine Möglichkeit geben, außer dass man darauf verzichtet, dass diese Cloud gespeicherten Bilder in der Galerie auftauchen, indem man dann nämlich den Sync zu Google Plus Fotos beziehungsweise zu Picasa ausschaltet. Ja, also Google Plus Fotos und Picasa Web ausschalten, damit da nicht mehr synchronisiert wird, und dann werden auch keine Thumbnails mehr angelegt. Allerdings, letzteres ist natürlich sehr, sehr blöd, weil dann kommt man ja quasi gar nicht mehr an seine Bilder vernünftig ran. Tja. Gut. Ich weiß, du hättest sicherlich eine bessere Antwort gern gehabt, aber da gibt's leider momentan kein Workaround, was da verhindert, dass dieser Thumbnails-Ordner angelegt wird. Uja ist sehr sympathisch, das hat mir der Robert geschrieben, ja. Und zwar, es gab auf der E3 einen Vorfall zwischen Uja und dem Veranstalter. Die Anbieter von Uja, die waren eben nicht begeistert von den Vorgaben von der E3. Ja. Weißt du, was die da für einen Platz zugewiesen bekommen haben? Vielleicht irgendwo am Klo oder so. Und damit waren die dann eben nicht einverstanden, haben auf dem Parkplatz gegenüber von der E3 legal sich dort was gemietet, ja, und haben dort dann die Uja präsentiert. Das war den Veranstaltern wohl ein Dorn im Auge, und die haben dann kurz darauf Flächen vor dem Uja-Stand gemietet und dort riesengroße LKWs hingestellt, so dass man den Uja-Stand nicht mehr sieht. Daraufhin hat Uja wiederum Platz vor diesen LKWs gemietet und mit Schildern darauf hingewiesen, dass hinter den LKWs der Uja-Stand ist. Dagegen wollte die E3 vorgehen, hat kurz an die Polizei gerufen. Das LAPD ist auch angerückt und hat sich die Genehmigung von Uja zeigen lassen, und es ging alles glatt, also die Genehmigungen lagen vor. Damit ist die Polizei wieder weggegangen, weil es keinen Verstoß gegeben hat und alles konnte so bleiben. Und diese nette Episode, die ist natürlich jetzt auch wieder in den Medien, und ja, wie der Robert richtig gesagt hat, das ist kostenlose PR, und ich finde sogar für mich sehr sympathisch, ja, dass Uja sich da weiterhin als Außenseiter, ja, positioniert und sagt, ja, wir wollen nicht mit den alten Gegebenheiten da einfach so mitgehen und das alles akzeptieren, sondern wir sind da, wir machen jetzt was Neues, und wenn man uns probiert zu blocken, dann finden wir einen Weg drumherum. Ja, ist so eine gute Sache. Ich finde, das ist doch perfektes Beispiel für das Firmenbild von der Uja, nämlich anders machen und mit dem Kopf durch, und bisher hat's funktioniert. Ja, unglaublich. Android 5.0, ja, soll im Oktober kommen. Das hat mir der Christian geschrieben, aber ich bin da nicht ganz so überzeugt davon, ja, weil es gibt sehr viele Gerüchte, wann jetzt eben Android 5.0 kommen soll, und ob das jetzt wirklich schon im Oktober kommt, ja, oder erst im Dezember, oder vielleicht erst sogar nächstes Jahr im März, wer weiß. Google hat ja schon gesagt, die wollen ein bisschen langsamer machen. Ja. Es wäre zwar logisch vom Ablauf her, dass Ende des Jahres vielleicht wieder neues Android erscheint, ja, aber trotzdem würde ich sagen, Android 4.3 ist jetzt gerade gekommen als Update, als Wartungsupdate, und 4.3, ja, und ob jetzt da 5.0 schon im Oktober kommt, Key, Lime, Pie, ja, Das werden wir dann noch sehen. Aber ich bin da momentan noch skeptisch. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt ausgerechnet im Oktober sein wird, dass wir das sehen. Ja. Mal gucken, wie das so wird. gut, dann als letztes wieder, wie immer, die App der Woche. Die App der Woche, das ist 3D Image Live Wallpaper. Genau, ein Live Wallpaper mal wieder. Warum? Genau deswegen, weil Parallax Scrolling ja offenbar momentan das next big thing ist. Ja. One more thing. Ja, wir haben jetzt Parallax Wallpaper Scrolling. Wer es jetzt schon haben will, der kann sich die 3D Image Live Wallpaper runterladen. Neben dem Gyroskop 3D kann man nämlich hier seine eigenen Hintergrundbilder nehmen, die in den Hintergrund legen und dann, wenn ihr das bewegt, das Handy, ja, dann kriegt ihr so dieses Gefühl, die Icons schweben über dem Wallpaper, ja, durch diese Bewegung. Ja. Wenn man einige Einstellungen macht, man kann sehr viele Einstellungen machen, dann kriegt man da sehr gute Ergebnisse hin. Ja. Vor allem, wenn ihr den Sensor Rotation Drift ausschaltet, dann wird es zwar ein bisschen hektisch, ja, die Bewegung, aber sehr natürlich, weil dann ist es quasi Echtzeit mit euren Handbewegungen, ja. Und da habt ihr wirklich das Gefühl, oh, ihr könnt jetzt hinter die Icons gucken. Ja, geht natürlich nicht, aber das Gefühl habt ihr. 1,24 € vom Speicherplatzbedarf her ist es noch einigermaßen okay. Die App selbst braucht 5,6 Megabyte. Ja. Ich selbst habe es natürlich jetzt nicht mehr aktiv laufen. Deswegen, ja. Am neuen Handy werde ich es wahrscheinlich wieder drauf machen. Es gab in der Version kurz vorher, vor ein paar Tagen gab es ein Update. Vorher gab es ein Update, da war ein Memory Leak drin und da sind die Geräte, auch neuere Geräte, dann in die Knie gegangen nach einer Zeit lang. Aber jetzt geht es wieder gut. Und ja, deswegen ist es zu empfehlen, sich das mal anzugucken, wenn ihr schon dieses Gefühl haben wollt, Parallax Scrolling von eurem Live-Wallpaper oder von eurem Wallpaper-Bild. Je nach Bild sind die Effekte ein bisschen stärker oder schlechter. Ja, wenn ihr ein 3D, sage ich mal, ja, wenn ihr so ein 3D angehauchtes Bild nimmt, ja, oder ein Foto, das nicht so viel Kontrast drin hat, ja, dann kommt es noch besser rüber. Bei einigen, ja, wenn so ein verwirrendes Muster drin ist, vielleicht nicht unbedingt, ja. Das könnt ihr mal ausprobieren, mit welchen Bildern das da am besten ist. Ich habe natürlich meine Miku hinten dran gehabt beim Test, ja, könnt ihr auch dann im Video sehen. Und dann hat es eigentlich ganz ganz gut ausgesehen. Ja, ist richtig schön. Ja, und wenn ihr so einen richtigen Kick haben wollt, ein Auge zuhalten und dann gucken. Wow, dann spielt euch euer Gehirn aber einen Riesenstreich. Ja. Und wenn ihr dann gefragt wird, warum ihr euch ein Auge zuhält und das Handy so wild hin und her bewegt, ja, dann habe ich auch keine Empfehlung, was ihr dann sagen sollt. Ja, vielleicht geht ihr dann am besten lieber weg. Okay, das war's dann für heute von Uncasts. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder vielleicht auch mal eigene Beiträge schicken wollt, ja, der Markus hat schon angekündigt, dass er nächste Woche einen Beitrag schickt. Da freue ich mich schon drauf, ja. Und ihr werdet euch sicherlich auch drauf freuen, wenn ihr hört, um was es geht. Google Plus Uncast. Ja, Google Plus, die Uncast Community findet ihr dort. Dort ist die Anlaufstelle Nummer 1 für Fragen und so. Ja. Dann kriegt ihr den Uncast auch noch über rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. Alle Links und Informationen, diesmal die Links wieder besonders wichtig, findet ihr auf uncast.thenetcast.com und bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten dran. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und ordentlich. Bis nächste Woche. Tschüss!